Nummer 9. Arztpraxis Dr. Ude, Möller am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Evers. Unser Sohn Markus hat Fieber und der Hals tut ihm weh. Ich hätte gern noch heute einen Termin für ihn. Einen Moment, ich sehe nach. Ja, dann kommen Sie bitte so gegen 11 Uhr. Gut. Vielen Dank und bis später. Bis später. Arztpraxis Dr. Ude, Möller am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Evers. Unser Sohn Markus hat Fieber und der Hals tut ihm weh. Ich hätte gern noch heute einen Termin für ihn. Einen Moment, ich sehe nach. Ja, dann kommen Sie bitte so gegen 11 Uhr. Gut. Vielen Dank und bis später. Bis später.